Ja, danke Lars, auch von dieser Stelle. Gibt es Fragen oder Anmerkungen? Und zwar, weil du ja unsere Gruppe jetzt direkt kritisiert hast mit einem Zitat aus unserem Artikel aus der Bahamas von der Gruppe Monaco. Da habe ich eine Frage dazu, weil du ja an sich auch aufgefallen bist als ein Kritiker von Anti-Imperialismus, Anti-Zionismus und so weiter, Anti-Amerikanismus. Möchte ich dich fragen, wer das in Deutschland hoffähig gemacht hat, in der ganzen Gesellschaft? Und wo diese UN, diese Bundestagsresolution, die du ja so scharf kritisiert hast, angeblich gerade, wie die möglich gewesen wäre, jemals ohne die 68er-Bewegung, ohne USA, SASS-Rufe, ohne Gleichsetzung von Dresden und Auschwitz durch Ulrike Meinhof und ohne diese ganze Unsäglichkeiten, die aus der 68er-Bewegung kamen, bis hin zur rot-grünen Bundesregierung, und deren Instrumentalisierung von Auschwitz zum Führen von Krieg auf dem Balkan. Da verstehe ich ehrlich gesagt nicht, wieso du diesen Satz erstmal ohne den Zusammenhang einfach so rausreißt und dann den so in Bausch und Bogen verwirfst, so als wäre es totaler Unsinn. Weil ich ja nicht gesagt habe, dass die Linke keinen Anteil trägt. Das wäre ja Blödsinn. Also, selbst wenn ich gehe, ich habe nicht ganz die Haltung zu 68 und so weiter, die, glaube ich, die antideutsche Mehrheitsposition inzwischen ist, weil ich schon daran was zu retten finde, und zwar genau das, was Gerhard Henschel einmal in einem sehr schönen Konkretartikel geschrieben hat, wo er beschrieben hat, wie das in den späten 60ern war, als sein Bruder irgendwie begeistert zu ihm kam und sagte, Vater hätte erlaubt, dass die Haare irgendwie 3 Zentimeter länger werden dürfen. Dass die 68er tatsächlich Schlampinchen vertrieben haben. Das heißt, es gibt schon was an zivilisatorischen Errungenschaften bei 68, aber natürlich, egal ob das von Anfang an verkorkst war oder ob eine gescheiterte Erhebung, eine gescheiterte revolutionäre Bewegung, die Leute dümmer macht und nicht klüger, weil sie sich sozusagen Hoffnungen aus dem Kopf schlagen müssen. Also egal wie man das fasst, ist natürlich klar, dass sie zum deutschen Unheil, zur Perpetuierung des deutschen Unheils wesentlich beigetragen hat. Aber die deutsche Geschichte nach 45 fängt nicht 1968 an, sondern, und das ist einfach, es ist dann einfach Blödsinn zu sagen, die Linke hat nach 45 dafür, die Linke ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass nach 1945 erneut Gestalt annehmen konnte, was an Deutschland so ekelhaft ist und in breiten Bevölkerungsschichten Fuß fassen. Das sagt ja tatsächlich, nach 45 war das erstmal verschwunden in breiten Bevölkerungsschichten und dann kamen die 68er und führen das wieder ein. Das ist doch hirnverbrannt. Also das ist aber nun wirklich nicht die Aussage, aber die ich da zitiert habe, sondern es geht darum, dass nach 1945 natürlich auch es ein gewisses Erschrecken darüber gab, was geschehen ist und dass die CDU, der du jetzt die Hauptverantwortung darunter schieben willst, sich dann eigentlich in einen quasi antifaschistischen Kurs gegeben hat mit der konsequenten Westbindung. Also da würde ich jetzt schon widersprechen, dass du sagst, da verstehe ich jetzt deinen Kritikpunkt in der Hinsicht nicht. Also ich sage halt, dass zur Rehabilitierung in breiten Bevölkerungsschichten erst wieder die Versöhnung der Väter mit ihren Söhnen durch 68 und die Aufarbeitung dessen notwendig war, damit das wirklich wieder in breiten gesellschaftlichen Fuß fassen konnte. Und damit ist nicht gesagt, dass es nach 45 verschwunden war. Das hast du dazu gelesen. Nein, das steht da in dem Zitat. Das steht. Das, was wir heute haben, ohne 68 nicht möglich gewesen wäre, hat nie jemand bestritten. Genau, also ich würde auch, natürlich hat gerade in Bezug auf den Antisemitismus, konnte Deutschland nichts Besseres passieren, also als 68. Ich wehre mich nur tatsächlich dagegen. Also ich finde sowas tickethaft und verklärend, wenn man anfängt, dass die CDU einen antifaschistischen Kurs gefahren hat. Also das ist mit keinen Realitäten von Nachkriegsdeutschland kompatibel. Natürlich hat die CDU eine außenpolitische Westbindung, aber wenn man sich zum Beispiel anguckt, es gibt sehr schöne Studien über Fräuleins und GIs, wie die CDU gegen Rassenmischung gepöbelt hat, also wirklich Kampagnen, die gingen alle natürlich von der CDU und der Kirche aus, wie sozusagen im Kleinen, im Vereinswesen, in den Sportverbänden, im Unterhaltungsbetrieb deutsche Ideologie weiter fortwesen konnte. Das ist natürlich Quatsch zu sagen, das war alles die Linke. Oder es führt eben zu der Sprachzerstörung, dass man sagt, ja, die Leute, die es gemacht haben, waren auch links. Und ich meine, was in den Familien, also sozusagen die ganzen entmachteten Nazis konnten in ihre Familien zurückkehren und da weiter die Familientyrannei machen. Es ist in Deutschland, in allen Studien in den 50er Jahren, sind deutlich mehr Kinder geprügelt worden als in jedem anderen Land, zu dem es vergleichende Studien gibt, und zwar deutlich. Und also diese Art von wirklich widerlichster Weitergabe von sublimierter Vernichtungswut, das ist einfach Blödsinn, einfach zu sagen, naja, das war die Linke. Und das setzt überhaupt nicht in Kraft. Und das ist genau so eine komische Art von Entweder-Oder-Denken, zu sagen, natürlich hat die Linke nach 68 Antisemitismus wieder hochfähig gemacht. Aber gerade wenn wir über Linke reden, war nach 45 die Israel-Solidarität, also wer war solidarisch mit Israel? Das waren vor allen Dingen die Sozialdemokraten und die Gewerkschaften. Also funktionieren die Sachen nicht. Und man findet ja auch noch heute alte Sozialdemokraten. Wir waren auf der Altonale und haben Flugblätter gegen die Linkspartei verteilt. Altonale ist ein Stadtteilfest, da wurde ja auch schon heute drüber geredet, Stadtteilfeste, die Viertelvolksgemeinschaft. Da standen so nebeneinander die Linkspartei und dann kam die CDU und die FDP und dazwischen stand noch die Violetten. Und bei der Linkspartei, wir haben also Flugblätter gegen die Linkspartei verteilt, genau. Und bei der Linkspartei und der CDU gab es exakt die gleichen Reaktionen. Da findet doch ein Völkermord gegen Palästina statt. Die einzigen, die sich wirklich gefreut haben, waren alte Sozialdemokraten. Das waren so alte Leute aus der Arbeiterwohlfahrt und so. Die haben so richtig so, oh, dass das jemand sagt, dass ich das noch erleben darf, so ein bisschen. Also das meine ich einfach mit, polemisch kann man mal Sachen raushauen, aber sozusagen als Dogma ist das einfach eine Entdifferenzierung des Denkens. Ganz kurze Anmerkung. Also das, was du in der Replik nochmal gesagt hast, der macht einfach aus dieser Nachkriegsgeschichte ein Hin und Her von guten und schlechten Absichten. Und es ist doch vollkommen klar, dass nach 1945 in der Konstellation, in der weltpolitischen Konstellation, es keine Option gab, irgendwie jetzt mal schnell neutrales Deutschland zusammenzuzimmern mit Stalin oder es natürlich man theoretisch das hätte machen können, das aber nicht erfolgsversprechend gewesen wäre. Und dass natürlich klar war, dass in der Situation, wo Israel noch ein Teil des Westens war und als eine Ost-West-Konfrontation gab, man zum Beispiel die Adenauer-Politik auch machen musste. Und sozusagen, das sind doch Durchgangsstadien. Und dann kommt 68 und dann wird aus diesen grauenhaften Produkten der neuen Linken wird dann wiederum die Legitimation, die dann am Ende zu dieser Gaza-Resolution geführt hat. Wo man denkt, verdammt, also das wollte ich auch noch zu dem Vortrag von Clemens sagen, aber so generell in die Debatte mal werfen. Einerseits stimmt es natürlich, dass dieses Deutschland sich in immer neue und perfektere Aggregatzustände bringt, wie man diesen Postfaschismus noch auf eine höhere Stufe erhebt und noch politisch korrekter irgendwie den Antisemitismus ausagieren kann. Und andererseits muss man sich aber schon vor Augen halten, wenn es dann drauf ankommt, ist es eigentlich immer der Worst Case, der zur Vollinformierung der Volksgemeinschaft führt. Also was Lars ja auch gesagt hatte, eigentlich hätte man erwarten können, dass genau die CDU oder eben die Leute, die, auf die man sich dann eben nicht in einem taktischen, sondern in einem komischen unterstellten Verhältnis positiven Bezug setzt, dass die dann sagen, na, das ist doch super, da sind diese Linken irgendwie mit den Terroristen auf einem Schiff, jetzt machen wir sie richtig fertig, Untersuchungsausschuss und dann eine große Propagandaaktion gegen diese Kommunisten und Stasi-Leute. Ja, und es passiert natürlich das Gegenteil. Ausgerechnet an sowas, ausgerechnet am Bündnis von Linken und Islamisten. Da würde ich mal melden. Ja, also nur kurz zu diesem Aspekt mit der antifaschistischen Westbindung. Ich denke, man muss da sehr aufpassen und nicht dem Trugschluss erliegen, dass Westbindung gleich Antifaschismus bedeutet. Wenn man sich das anschaut, dass die letzten versprengten Wehrmachtseinheiten noch mit wehenden Fahnen vor dem bösen Iwan zu den Amerikanern oder zu den Westmächten rübergeflüchtet sind, in der Hoffnung, dann mit Amerika, mit dem Westen im Prinzip den Vernichtungsfeldzug wieder Richtung Osten verschieben zu können, sieht das Ganze schon ganz anders aus. Wenn man dann natürlich sich auch anschaut, wie in der CDU, das schillerndste Beispiel ist natürlich der Kanzleramtsminister oder Kanzleramtschef Globke damals oder die hohe Anzahl von Nationalsozialisten in der FDP. Wenn man sich das anschaut, dann hier noch von Antifaschismus zu sprechen, ist schlichtweg albern. Ja, das ist also das ist Ideologie. Aber ja, es ist mal. Es ist mal in Schleswig-Holstein ein CDU-Minister zurückgetreten aus der Landesregierung Mitte der 50er, weil er festgestellt hat, dass er das einzige Nicht-NSDAP-Mitglied in der Regierung war. Ich würde auch sagen, es ist Ideologie. Es ist natürlich was dran, dass die... ich finde es schwer. Also natürlich hat die Westbindung etwas Fortschrittliches gebracht, wenn man dieses Wort so benutzen will, und wahrscheinlich besser als, ja, ich weiß nicht, man kann natürlich immer das Gegenbeispiel Österreich gucken, ist das da jetzt irgendwie, ja, es ist noch schlimmer, diese Art von Neutralität und Opfer und was auch immer. Gleichzeitig war die Westbindung, du hast es ja auch gesagt, immer vom Phantasma getrieben, jetzt irgendwie gemeinsam nach Osten reiten und so. Also wenn, dann ist es eher ein Antifaschismus, oder wenn man dieses große Wort verwenden will, als List der Geschichte, die dabei rausgekommen ist. Das hängt aber auch ganz stark davon ab, und das wäre ja auch eine Debatte, wie ist eigentlich das Verhältnis zum Realsotz? Ich meine, ich erinnere mich aus den Anfängen der antideutschen Bewegung, da war es natürlich klar, dass man ein nostalgisches Verhältnis hat. Ach ja, als es noch die DDR gab und die Sowjetunion. Und ich habe das heute manchmal immer noch, und meistens weiß ich schon, dass das fürchterliche Machtapparate waren. Aber ich glaube, das müsste wirklich auch mal aus... müsste man mal eine richtig substanzielle Debatte drüber führen. Und ich wechsle da immer gerne mal meine Meinung und denke dann wiederum, ein Staat, in dem Peter Hacks gelebt hat, kann kein ganz schlechter Staat gewesen sein. Aber wie gesagt, das ist nochmal ein ganz eigenes Fass. Ganz kleine Anmerkung noch zu Westbindung. Du hast eben gesagt, das war auch getragen von diesem Phantasma, gemeinsam mit dem Westen gen Osten zu reiten. Es wäre ja alles halb so schlimm, wenn das ein Phantasma gewesen wäre. Ja, ja, ja. Also die reale Westbindung wäre ja nicht möglich gewesen, wenn sich die Leute nicht zum Teil auch ganz persönlich durchaus realistische Hoffnungen gemacht hätten, aufgrund dieser Westbindung mindestens mal mit dem Leben und ohne Knast davon zu kommen, was für sehr, sehr viele alte, insbesondere Sicherheitsdienstschergen gilt, die von der CIA-Vorbildorganisation abgeworben wurden. In dem Barbie-Film Hotel Terminus ist das zum Beispiel sehr schön thematisiert. Ja, Evgeny? Zu der Westbindung sollte man vielleicht auch noch Westbindung, gerade bei CDU, sollte man sich vielleicht nochmal anschauen, also was für es ist jetzt nicht so, dass CDU gesagt hat, man muss jetzt 1:1 keine Sonderwege mehr, sondern jetzt kopieren wir 1:1 richtig funktionierende Demokratie, sondern da waren solche Ideen wie formierte Gesellschaft, wo es keine Klassenkonflikte mehr gibt und Wahlprogramm von CDU 57, glaube ich. Also es als ob sie dann aufgehört hätten, so weiterzudenken, was könnte man anstelle von so einem konfliktbeladenen französischen Demokratie oder amerikanischen Demokratie, hätte man da nicht so ein viel harmonischere, deutschere Modell dazu. Und diese Ideenproduktion lief in CDU eigentlich ständig, gerade in den 50ern. Und zweiter Punkt bei CDU wäre noch, ja, diese Westbindung haben damals tatsächlich, das ist schwer vorstellbar, aber auch einige Nazi-Parteien, also Neonazi-Parteien befürwortet, weil sie dachten, es gibt, also Westbindung bedeutet, es gibt demnächst einen neuen Krieg, wo wir uns alle aus Gebieten wieder zurückholen. Also CDU kam richtig ins Rudern, als bei Besuch von Dr. Kissinger oder Erhard in Amerika klar gemacht wurde, USA ist mit Status quo in Europa zuerst mal vorläufig zufrieden und in näherer Zukunft gibt es keine Anstrebungen, Ostgebiete für Deutschland, Wiedervereinigung von Deutschland vom Westen zu probieren. Das war richtig scheiternde CDU-Außenpolitik. Sie haben richtig darauf spekuliert, dass das mit Westbindung sollte man sich auch mal alles wieder heimstellen. Ja, ganz hinten war erst noch eine Meldung. Ich mache jetzt keine Anmerkung zum Westbindung. Also du hast ja ein bisschen darüber gesprochen, dass vielleicht 20 Leute nichts ausmachen würden. Das mag sein. Auf der anderen Seite, ja, an irgendetwas muss man sich ja halten. Du hast ja auch vom X-Fall gesprochen und das ist die gerechte Strafe, die das bürgerliche oder spätbürgerliche Subjekt sei. Das ist aber auch schon, das hat natürlich auch so einen gewissen fatalistischen Zug oder vielleicht auch wieder diesen Zug, den du an den Antideutschen kritisierst, in Richtung, ja, man stellt sich dann wieder an die ganz radikale Ecke, wo man am wenigsten Freunde hat, um zu sagen, ja, sag ich mal, mit am Grand Hotel Abgrund stehen und zu gucken, wie das nicht zerfällt, an das du dich mit deiner Kritik ja gleichzeitig wieder wendest. Also du willst ja noch an irgendwas anknüpfen, wenn du jemanden kritisierst oder wenn du die Antideutschen kritisierst. Also wie geht das zusammen? Auf der einen Seite dieser natürlich auch etwas fatalistische Spruch, ja, 20 Leute, was wollen die ausrichten? Es gibt Israel doch nicht. Aber was ist, wenn diese 20 Leute das auch nicht machen? Und an wen möchten sie sich wenden, wenn das Ich doch gerecht zerfallen ist? Ja, das sind mehr, also ich das wäre eben falsch, das zu vereindeutigen. Ich sage ja nicht, dass das, was ich am Anfang sagte, dass was fällt, soll man nicht stoßen. Also es ist natürlich keine hämische Sache oder so ein triumphierendes Hihi, ich zerfall. Ich meine, das... Ja, weil man, glaube ich, darüber nicht, also man kann schwer anders darüber reden als nicht ganz ernst. Ich versuch nochmal zu sagen, was der Gedanke ist. Also A, ich glaube durchaus, dass man dass Praxis nicht überall immer a priori sinnlos ist und es gibt verschiedene Ziele, die man erreichen kann. Und ich habe dann immer so ein bisschen die Position, wenn Praxis, dann aber auch schon richtig. Das heißt zum Beispiel keine absurde Waffen für Israel-Kampagne, die nun wirklich ziemlicher Quatsch ist, weil an Waffen kommt Israel schon noch, sondern, keine Ahnung was, Günther Jakob hat das mal gesagt, irgendwie Touristen für Israel, das brauchen die viel mehr. Also wenn instrumentelle Vernunft, dann richtig. Oder die Reflexion tatsächlich gleichzeitig da immer drin haben, dass das natürlich etwas, was sehr Verzweifeltes ist, was man tut, und dass man sich auf jeden Fall nicht einreden sollte, was ich hier tue, tue ich für Israel. Das tue ich A, erstens für mich und sei es einfach nur, um nicht wahnsinnig zu werden und um mich nicht selber als Menschen aufzugeben, indem ich alles so hinnehme, was so läuft. Und zweitens tue ich es natürlich erstmal im Hinblick auf die deutschen Verhältnisse und gegen die Antisemiten und nicht für Israel. Das ist so wahnsinnig vermittelt. Also das ist sozusagen der eine Punkt. So, und ich habe immer das Gefühl, da ist so eine, also da schwanken so, also es ist einerseits so diese wirklich Feldherrnfantasie oder diese Großmannssucht, die wirklich denkt, wenn man nicht dazu schreibt, dass der Film für Israel ist, dann wird er auch gar nicht für Israel sein, dann nützt er Israel gar nichts, nur wenn wir das sagen. Und das finde ich eine total komische Fantasie. Und zu dem Ich-Zerfall, was ich da meinte, ist, ich halte das ja gar nicht für so fatalistisch, sondern eher für völlig verrückt optimistisch und deshalb vielleicht der Versuch, das so ein bisschen unernst zu formulieren. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man sagt, Kommunismus ist die wirkliche Bewegung, also wenn ich die Welt, wie sie ist, sozusagen rekonstruiere auf ihre Revolutionierbarkeit, dann ist sozusagen das, worauf ich setzen kann, nicht eine Verteidigung des bürgerlichen Subjektes. Das halte ich für fatalistisch, in dem Sinne, dass man das zwar immer irgendwie praktisch machen muss, um zu überleben, aber nicht als Perspektive ausschreien kann, denn ja, das ist tatsächlich ich und meine schöne Seele gegen den Lauf der Welt, sondern wenn, sich vorzustellen, könnte man diesen Ich-Zerfall, könnte daraus was Besseres entstehen. Und daraus, also oder in einem anderen Sinne, wenn die Leute wirklich als total Flexibilisierte sich an alles anpassen können, können sie sich dann nicht auch an den Kommunismus anpassen? Sozusagen so eine Art von paradoxen Gedanken versuchen zu führen. Und wie das genau aussehen würde oder was auch immer, das wie gesagt, es ist erstmal, könnte man lange drüber diskutieren. Und das heißt, es wäre auch ein Versuch, sozusagen eine bestimmte Bewegung, die läuft, zu ergreifen und dabei zu beenden. Es gibt vielleicht genau, so kann ich es am besten, es gibt eine Stelle, die ich bei Walter Benjamin die beeindruckendste fast im Werk finde, ist, wo er in der Einbahnstraße die Figur des Scipio sagt. Er sagt, die Antike kannte noch die wahre Praxis, als Scipio, also der römische Feldherr, der Karthago eroberte, afrikanischen, also nach Afrika übersetzte, stolperte er beim Verlassen des Schiffes und im Stolpern ruft er aus, Teneo te terra africana, also ich ergreife dich, afrikanische Erde. Sozusagen, er wendet dieses Stolpern in ein Triumph. Und das wäre, glaube ich, die Art, wie man versuchen könnte zu denken. Und wie das im Einzelnen aussieht, das führt auch ganz leicht zu Spintisiererei, aber deshalb zumindest den Gedanken immer dabei haben, dass wenn das Ich zerfällt, es ist wahrscheinlich gruselig, grausam, wir werden es uns nicht vorstellen können, was das wirklich im Einzelnen bedeutet, aber es hat auch vielleicht so ein gewisses Moment des Befreienden. Und deswegen meinte ich eben dieses, was Adorno sagte, es gibt auch so etwas wie die gerechte Strafe für die Selbstherrlichkeit des Ichs. Das, was Port sagt, 2000 Jahre Abendland sind genug. Denn ich meine, es hat natürlich keine blutigere Periode der Weltgeschichte gegeben als diese 2000 Jahre Abendland. So, und wenn sie nicht zum Kommunismus führt, ist sie wirklich nicht zu rechtfertigen. Das ist das, was ich damit meine, aber das ist sozusagen das ist auch wiederum Quatsch, es so hier reißbrettmäßig zu entwerfen und ein Versuch. Jetzt gab es, glaube ich, eine Reihe von Wortmeldungen. Ich glaube, erst hier in der Mitte nochmal, nicht mehr. Ganz hinten links hatte sich noch jemand. Auch nicht. Dann Clemens. Lars, ich hätte mir nach der Ankündigung, die du geschrieben hast für diese Konferenz, tatsächlich mehr erhofft, dass du die Krise und den Altern der antideutschen Bewegung mehr am Gegenstand entwickelt hättest. Ich muss sagen, ich bin relativ verärgert über diesen Vortrag. Das liegt nicht so sehr daran, dass diese Kompilation von Zitaten, die jetzt dann schon einen relativen Fokus auf der Bahamas hatten. Teilweise so aus dem Zusammenhang gerissen. Ich würde es widerlegen, es manövriert mich jetzt natürlich auch in die Position, quasi aus der Vereinsmeier dann irgendwas richtig zu stellen. Du hast zum Beispiel bei der, machst du zwei Modellen nur noch oder zwei Zitaten nur noch mal kurz. Dieses Zitat mit Michelle Obama geht natürlich weiter, dass Condoleezza Rice auf einem sehr bekannten Foto mit anderen bei dem Musizieren eines Schubert-Trios abgelichtet wurde, und das sollte natürlich nochmal darauf verweisen, ganz im Sinne der Kulturalisierungsstrategien, dass hier als jeweils eigene Kultur dann eingemeindet wird und welche Signalwirkung das dann nach außen hat. Auch bei diesem Zitat von 2006, wo ich sofort zugebe, dass da ein knarrender Denkfehler drin liegt, war natürlich schon das Worst-Case-Szenario, dass man sich immer ausgemalt hat, dass deutsche Soldaten in Israel mal stationiert sind und, weiß ich nicht, im Rahmen eines Blauhelm-Einsatzes oder sowas. Ich habe das 2004 selber mal auf dieser Demonstration gegen Old Europe so formuliert, dann den Israelis selber Modus lernen, nicht, dass deutsche Soldaten zum Schutz von Israel eingesetzt werden. Das wünsche ich mir natürlich auch nicht. Und natürlich ist es aber eine immanente Hoffnung der antideutschen Kritik immer gewesen, im Sinne einer Selbstabschaffung Deutschlands oder einer Abschaffung Deutschlands. Also was Marx früher mal die Erziehung der Deutschen zu Menschen genannt hat. Also wenn das gesamte Gebiet Deutschlands ein Bundesland Israels würde und wenn die Bewohner dann keine Deutschen mehr wären und dann unter Waffen zum Schutze der Juden antreten würden, wäre tatsächlich nichts dagegen einzuwenden. Aber jetzt mal Schwamm drüber. Du hast da natürlich eine gewisse Ausgewogenheit hergestellt. Du hast das aber alles, das wurde jetzt eben auch schon kritisiert, in einen Tonfall gekleidet. So ein gemütliches, etwas lächelndes, humoriges, etwas pipettistisches Spötteln über die Antideutschen, was merkwürdig kontrastiert zu deiner Anmerkung in dem Einleitungstext, wo du die Antideutschen der Vereinsmeierei bezichtigst. Teilweise ja zu Recht. Ich bin mir jetzt wirklich vorgekommen, wie in einem Verein, der so ein bisschen gemütlich über seine eigenen Fehler jetzt auch lachen kann, dem, was du vielleicht damit beabsichtigt hast und was ich schon sehe, nämlich dass sich antideutsche Kritik, wie überhaupt Kritik, wie wir alle wissen, nur möglich ist, wenn sie sich auch selbstkritisch vor allem zu sich selbst verhält und sich am Gegenstand ausweist, glaube ich, einen sehr schlechten Dienst erwiesen. Ich hätte es besser gefunden, wenn du mit manchen Sachen einfach schärfer ins Gericht gegangen wärst, dann hätte man dazu jetzt etwas Eindeutiges sagen können. So passt jetzt dann dein Schluss dazu. 2000 Jahre Abendland sind genug. Irgendwie auf merkwürdige Art und Weise sehr, sehr gut zu diesem defektistischen Tonfall. Und du widersprichst dir da in mancherlei Hinsicht auch selber. Also du sagst, manche Sachen sind selbstverständlich. Ich sage jetzt einfach mal, weil vorher habe ich nicht dazu Stellung genommen zu der Hamburger Demonstration vom letzten Jahr. Ich kriege ja als im Ausland Lebender in Österreich, wo tatsächlich alles sehr schlimm und deswegen schon auch ziemlich prächtig ist im Alltag. Da lebt man gern, weil manches dann so offensichtlich und nicht so verdruckst gehandhabt wird wie in Deutschland. Aber lassen wir auch mal dahingestellt sein. Ich habe diesen Aufruf in die Finger bekommen nach diesen Vorfällen und habe mir gedacht, super, das ist jetzt endlich mal eine Gelegenheit, das zu zeigen, was insofern finde ich an den Berechenbaren eigentlich auch nicht so schlimm, wenn die Berechenbarkeit, also berechenbar war für mich früher mal die Linke in meiner eigenen Politisierungsphase, weil ich von ihnen annahm, es seien Leute, die bestimmte Sachen unter keinen Umständen tun würden. Insofern hat das Moment der Berechenbarkeit, finde ich, schon durchaus was Sympathisches, wenn es nicht mit Selbstkritik gepaart ist. dann wird das natürlich zum Ticket, das ist ganz klar. Aber ich habe mir gedacht, es wäre mal eine gute Gelegenheit gewesen, einfach auszuspielen, was man so alles auf der Pfanne hat, nicht in dem Glauben, dass man irgendwas Großartiges bewegen würde. Du weißt selber, dass ich diese Pose auch zutiefst verabscheue und sie versuche zu umgehen, wo es nur irgendwie geht, und sie auch zu kritisieren und auch in selbstkritischer Hinsicht zu kritisieren. Es ist auch gar nicht die Frage, und es war weder in der Stellungnahme der Bahamas noch in, und es war ja nicht nur die Bahamas-Stellungnahme, sondern auch die von Alex Gruber, von der Magdeburger Gruppe. Wisst ihr alle, konntet ihr alles nachlesen. Ich finde, das ist man sich einfach selber schuldig, dann solche Selbstverständlichkeiten, wenn es dann welche sind, auch zu sagen. Im ganz wohlverstandenen Eigeninteresse. Und nicht so. Welche Selbstverständlichkeit? Die Selbstverständlichkeit, dass es nicht eine Vorführung zu Israel oder ein Film zu Israel ist, sondern ein Film für Israel. Das ist doch ein ganz berechtigter Hinweis gewesen. Zu sagen, das ist alles nicht so schlimm, finde ich ziemlich merkwürdig. Du hast selber zu Recht darauf beharrt, Präzision in der Formulierung eines Gedankens ist unabdingbar für antideutsche Geschichte. Warum war das dann nicht der Fall? Zu Wolfgang Port nochmal und zur Linken, dann bin ich auch fertig damit. Was in diesem Flugblatt der Monaco-Gruppe da stand, was ich irgendwie auch ein bisschen variiert habe, auch in meinem heutigen Referat, war eigentlich fast wörtlich eine Sentenz aus einem Aufsatz von Ford, ich glaube irgendwie von 90 oder 91, wo er dann meinte, dass das deutsche Wesen hätte sich nach 1945 exemplarisch in der Linken konserviert und sie hätte es für bessere Zeiten hinübergerettet. Der Skandal liegt ja darin, und weißt du, ich habe es im anderen Aufsatz mal versucht zu formulieren, dass die 68er-Bewegung durchaus Erfahrungsgehalte formuliert hat, die sie leider selbst bald unter einem Haufen von Phrasenmüll begraben hat. Und letzter Punkt, du hast über Übertreibungen und das man haut mal rein relativ kritisch hergezogen. Mir ist der L ehrlich gesagt nicht so der Vorbau. Wenn man reinhaut, haut man mal daneben. Derjenige, dem wir eigentlich alles verdanken, die wir hier sitzen, an Kritik, das ist tatsächlich Wolfgang Kurt. Deswegen hast du leider ein schlechtes Zitat, ich glaube eines der schlechtesten, an das Ende gestellt, ansonsten viele richtige gebracht. Wolfgang Kurt ist derjenige, der sich nicht hat nehmen lassen, immer im eigenen Stall, der kein Stall sein soll, weil es da drin nieft, immer dagegen anzugehen. Die antideutsche Kritik verdankt ihm alles. Wir sind alle, die wir hier sitzen, eigentlich Schüler oder haben irgendwie Maß an seiner Kritik genommen. Ich glaube, die Übertreibung ist tatsächlich der antideutschen Kritik wesentlich, und ich hätte echt größere Sorgen, wenn ich nicht mehr übertrieben würde. Ja, aber natürlich. Also natürlich geht Kritik nicht ohne einen Moment von Selbstüberhebung. Das würde ich auch sagen. Aber ich finde, das, was ich meinte mit Logik der Überbietung, ist tatsächlich bloße Kraftmeierei. Es ist nicht kraftvoll. Also es ist nicht riskant. So, es tut nur so. Und das ist, glaube ich, was mich stört. Das habe ich gesagt, wenn man einmal sozusagen einmal über Hitler reden sage, die pazifistischen Hitler reden, ich weiß gar nicht, ob das Eike Geisel oder Port waren, dann ist das tatsächlich eine polemische Spitze. Das beißt eine Fallhöhe aus, weil klar ist, also durch das Zusammenzwingen von eigentlich Unvereinbaren. Aber wenn ich das ständig wiederhole, das hatte ich ja versucht zu sagen, fällt das weg. Also es ist dann irgendwann ja nicht mehr polemisch, sondern es ist dann einfach, geht dann so als Bestimmung durch. Und als solche ist sie dann einfach, also als empirische Beschreibung so. Und als solches ist es einfach Sprachzerstörung. Und es ist aber keine riskante Sprachzerstörung oder so, weil es genug Leute gibt, also das meinte ich mit eingeweihten Jargon, oder mit eingeweihten Code, die sie verstehen und die dann sagen, genau, so ist es, hört, hört. Und das ist tatsächlich was mich, was ich an so vielen antideutschen Vorträgen oder Texten nicht mag, dass sie nicht irgendwie darauf ausgerichtet sind, von Kopf zu stoßen, sondern darauf ausgerichtet sind, gerade mit solchen Kraftmeiereien, das genau zu provozieren. Sag es, wie es ist. Dazu gehört zum Beispiel eine Art von so beliebte Floskeln wie, was dann, wo könnte das anders erschienen sein als? So, was man dann so einschiebt. Und dann sitzen alle im Publikum, ich weiß gar nicht, was ist das dann, Guardian oder keine Ahnung was. Und dann sitzen alle im Publikum und sagen, hehehe, genau, hehehe. So, und dieses hehehe, das stört. Und das andere ist natürlich, dass, ja, das gleitet dann einfach in freies Delirieren über. So leicht. Also gerade diese losgelassene Kraftmeierei, die sich einerseits nicht wirklich was traut und deshalb gucken muss, dass sie schon auch wirklich, wenn sie zuhaut, dass irgendwie um was gehen muss, sondern einfach mal drauf losschreibt. Ich weiß nicht, in der Neuen Bahamas ist ein Artikel von Philipp Lennart, wo dann über das Hamburger Bündnis geschrieben wird. Und statt dann über das zu schreiben, da könnte man wirklich eine ganze Menge schreiben, was daran nicht taugt oder was auch immer. Aber denkt es sich einfach irgendwas aus. Dieses Bündnis könnte ja irgendwie Micha Brumlik einladen, um über Schlomo Sand zu referieren und eine Dekonstruktion des israelischen Staatsmythos zu machen. Und daran sieht man ja, wie doof das ist. So, und das ist einfach diese Art innerer Monolog oder frei flottierenden Assoziationen, die sich überhaupt nicht mehr die Mühe machen, irgendwas wirklich zu plausibilisieren, weil es sich eigentlich gar nicht mehr an die Angesprochenen richtet, sondern an die Leute, denen man was beweisen will. Nämlich an die eigenen. So, hey, ich kann mir auch was ausdenken. Und auch dass die Art, wie auf Linke eingehauen wird, ist ja, sagen, selbst in Bezug auf die Angesprochenen nicht wirklich riskant, das hatte ich versucht zu sagen, weil man oder stößt noch vor den Kopf. Also ich meine, es gibt genug Linke, die immer noch blöd genug sind, sich darüber wirklich zu empören. Aber gleichzeitig ist das einfach auch inzwischen eine eingeschliffene Arbeitsteilung, wo, wenn es die Antideutschen nicht gäbe, diese linke Szene sie wirklich erfinden müsste. Leute, wo alle nochmal sagen können, also mein Gott, die spinnen ja wirklich. Gegen die müssen wir uns alle zusammenschließen. Die Einheit der von Auschwitz-Kollen bedrohten oder was auch immer zu machen. Und das ist eine, also wo sozusagen man denen wirklich damit ein Bedürfnis erfüllt. Nicht mehr irgendwie das Brett vom Kopf zerschlägt oder so, sondern sozusagen auf den Nagel einhämmert, um ihn noch weiter reinzutreiben. Und diese Art von wirklich eingespielter Arbeitsteilung, die halte ich allerdings für ein Problem. Und so, weswegen irgendwie, wenn man zum 100. Mal irgendwie so ungefähr das Gleiche nochmal sagt, dann funktioniert es halt nicht mehr, sondern man erfüllt nur eine Erwartung. Und ja, ich habe schon, das war noch das selbstverständliche Sagen, aber das habe ich tatsächlich nicht gemeint im Sinne, also es gibt Sachen, die taugen für Bekenntnisse nicht. Und ich habe diese Zeile geschrieben mit einem Film zu Israel, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich einfach gar nicht bewusst darüber entschieden habe, schreibe ich dazu oder für. Ich habe es hinterher versucht zu rekonstruieren. Warum habe ich nicht für geschrieben? Warum haben andere Leute nicht gesagt, da muss aber für stehen? Und ich habe mir das wirklich nur erklärt, dass ich eine große Abneigung dagegen habe, irgendwo zu sagen, ich mache etwas für Israel. Ich glaube, aus dem Zusammenhang geht auch ziemlich klar, wenn man sagt, die einen Film zu Israel als Provokation begreifen oder wie auch immer genau ist, das könnte man nochmal nachgucken, dass daraus klar genug hervorgeht, dass das kein neutraler Film ist. Und es ist ja wirklich, ja, müsste man jetzt auch in die Diskussion mit dem Lanzmann-Film einsteigen, wie genau der funktioniert und so. Aber dass sozusagen die Tatsache, dass tatsächlich ein emphatisches Plädoyer für Israel ist, gerade darüber funktioniert, dass es kein Jubelfilm ist oder so. Aber ich meine, das hat dann ja auch zum Beispiel die Gruppe AK Göttingen geschrieben, dass in dem Aufruf das Bekenntnis zu Israel fehle. Und ich glaube, ich mag solche Sachen nicht als Bekenntnis abgeben. Da stimmt irgendwas nicht. Und genauso ist es mit solchen Formulierungen, wir zeigen Filme für Israel. Als wäre es dann nur ein Film für Israel, wenn man das dazu sagt. Als könnte der nicht für sich selber sprechen. So, das dazu. Und ansonsten weiß ich nicht, ob das, ja, Stilkritiken ist schwierig, ob das jetzt wirklich humorig war oder defätistisch oder was auch immer. Ich glaube ja nicht, dass es defätistisch war, sondern ich habe eigentlich gesagt, ich finde das eher eine verrückt optimistische Idee, die ich hatte. Ja, kann ich nicht zu sagen. Würde ich so stehen lassen, wie das auf Leute gewirkt hat. Okay, dann hatte Anders sich noch gemeldet. Ich hatte mich ursprünglich gemeldet zu dem Punkt vorhin, wo du sagtest, Lars hätte gesagt, ist ja auch völlig egal, was 20 Leute da tun oder lassen. Das klänge ja doch ziemlich defätistisch. Aber das, was Clemens jetzt gesagt hat, passt da sehr gut zu. Ich denke, da muss einiges richtig gestellt werden. Es wurde nicht gesagt, es ist egal, was 20 Leute tun oder lassen, sondern es ist scheißegal, ob 20 Leute sagen, das ist ein Film für Israel und das ist total, darauf kommt es jetzt an. Das ist egal. Aber ob diese 20 Leute nun dafür sorgen, dass eine gewaltsame antisemitische Agitation einfach nur als Erfolg abgefeiert wird oder dem wenigstens irgendetwas auch noch so mickriges entgegengesetzt wird, das ist natürlich überhaupt nicht egal. Und das ist auch dann nicht egal, wenn das nie irgendwie dass das Härchen auf der Waagschale, das irgendwie irgendwann mal zu einer großen Entscheidung beiträgt, wird, sondern einfach nur für sich ist das überhaupt nicht egal. Aber eben es ist wichtiger zu finden, ob da für oder zu Israel steht, als ob dieser antisemitischen Agitation, was entgegengesetzt wird. Das ist das Problem. Zumal, also man kann über, also Lars hat den Satz eben richtig zitiert, es ging an der Stelle im Aufruf überhaupt nicht darum, unsere Motivation, wir waren ja auch gar nicht die, die den Film gezeigt haben, das kommt auch noch mal dazu, oder die Motivation von Lanzmann zu beschreiben, sondern es ging darum, die Motivation der Antisemiten zu beschreiben. Und die kannten den Film nicht und denen war es tatsächlich scheißegal, ob das ein Film für Israel oder auch nur zu Israel war. Das interessiert ihnen nicht. Die haben einen Film zu Israel angegriffen, weil sie überhaupt nicht wussten, dass das einer für Israel ist. Bei denen ist keiner gegen. Genau, ihnen hat es gereicht, dass es keiner gegen Israel ist. Das war genug, um ihn verhindern zu müssen. Das war die Situation, mit der man sich da auseinanderzusetzen hatte. Und also wenn man das falsch findet, dann soll man es halt kritisieren. Also dieses Bündnis war ein prekärer Haufen von überwiegend irgendwelchen lubbernden Teilen aus dem linken Sumpf. Und ich mag überhaupt nicht erzählen, was für ein sagenhafter Blödsinn zum Teil auf diesem Bündnistreffen geredet worden ist. Dieses Bündnis hätte ernstzunehmende Kritik von außen wirklich bitter nötig gehabt, aber es gab sie nicht, weil die antideutsche Linke sich zu diesem Bündnis genauso verhalten hat wie die anti-antideutsche Linke, nämlich sich irgendwelchen Quatsch ausgedacht, weshalb man sich auf keinen Fall daran beteiligen kann. Warum das alles ganz großer Blödsinn ist und auf jeden Fall abgelehnt werden muss. Also, und Also ein Beispiel, du hast eben erwähnt, diese verschiedenen Artikel, die es in der Bahamas da gab. Einer von diesen drei Artikeln ist ein Blogbeitrag aus Halle, überschrieben Scheiß Magdeburg. Den fand die Bahamas so toll, dass sie ihn als Artikel im Heft abgedruckt hat, obwohl der schon Monate vorher im Blog veröffentlicht worden war. Und in diesem Artikel steht einfach nichts, das ist reines Ressentiment. Das kann man in der Bahamas ja nachlesen, wer im Artikel einen Satz findet, eine Aussage über die deutschen Verhältnisse oder irgendetwas, der möge bitte eine E-Mail an hsb@studienbibliothek.org schreiben und mir das erklären. Das ist reines Gelaber. Hier in Hamburg, da gibt es so diese Zeitleser und die finden immer so dieses und jenes und das finden dann die Alternativbibliothekare bestimmt auch ganz wichtig. So ungefähr geht der ganze Text, da steht nichts drin. Und also warum meint man, solche Spiegelfechtereien veranstalten zu müssen, anstatt sich in irgendeiner Weise zur Sache zu verhalten? Ich habe probiert zu verhalten, das ist meine Absicht. Vielleicht setze ich das ja mal durch. Also ich würde es noch ergänzen, dass was mich, ich hätte das irgendwie, ich weiß ja nicht, wie spannend das ist, über solche Sachen zu reden. Ich fand es frappierend, die Art einfach wirklich offen zu lügen, selbst wenn man weiß, dass es anders war, nämlich irgendwie wirklich zu verbreiten, niemand hätte Polizei gerufen, niemand hätte Anzeigen erstattet, selbst wenn es richtig gestellt wird, das noch. Aber mich hat auch frappiert, und das war was, wo ich mich fragte, wie läuft eigentlich die Redaktionsarbeit in der Bahamas ab und zu was für Konsequenzen führt eigentlich, dass das die Art von Antikollektivität. Warum sagt niemand zu Justus, wenn er den schreibt, Justus, bist ein toller Typ, schreibst wirklich gute Artikel, das tut er, finde ich, auch wirklich manchmal, aber wenn du dich als der neue Karl Kraus gerieren willst, lass jemand deine Textekorrektur lesen. Lass die falschen Kommata da verbessern, die Tempusfehler, die, weiß ich nicht, Stilblüten rausnehmen. Das tut man doch unter Freunden. Man lässt doch jemand nicht so ins offene Messer laufen. So, und das hat mich wirklich frappiert. Also da sind Sätze drin, da denke ich, was geht da? Ja. Keine Gespräche über den abgebenden Herrn Wertmüller. Nein, ich kritisiere dich. Genau, warum sagt niemand Justus Zeichensetzung? So, wenn du Karl Kraus, das verstehe ich nicht, das würde ich für einen Freund und Genossen tun. Also, ich würde mich gerne zu Wort melden, und das war aus folgendem Grund. Ich finde es total schade, wie die Situation hier gerade verläuft. Und zwar gar nicht aus dem Grund, weil ich scheiße finde, wenn es knallt, das finde ich eigentlich nur mal ganz gut. So. Sondern aus folgendem Grund, weil ich glaube, dass genau das, was du in deinem Vortrag beschreibst, sich hier gerade reproduziert. So. Und dass nämlich gerade nicht über den Gegenstand deines Vortrags gerade geredet wird, sondern sich an Beispielen aufgehandelt und geguckt wird, wer recht hat. Ich glaube, das ist aber für die ganz, ganz wichtige Frage, die du thematisiert hast, im Grunde jetzt im Einzelfall vielleicht sehr signifikant, aber nicht in dem Moment, wo man es jetzt hier in der Form austritt. Weil dann geht es wirklich jetzt erstmal auf. Das kann sehr lange dauern, bis man da jetzt herausfindet, wer von beiden recht hat, sozusagen, oder wie die Argumente verlaufen. Und ich glaube, es wird jetzt nicht darauf reflektiert, in dem Moment, was du eigentlich gesagt hast. So, nämlich, es geht ja um Kraftmalerei des Denkens. So, und insofern würde ich eigentlich gerne nochmal auf Walter Benjamin zurückkommen und auf Scipio. Das mag ich auch sehr gerne. Und da wollte ich gerne dich nochmal fragen. Und zwar würde ich den Scipio anders interpretieren. Und zwar würde ich gar nicht sagen, in dem Moment, wo der Scipio fällt, findet Subjektzerfall statt, sondern in dem Moment eigentlich ist das eine Einlösung von bürgerlicher Subjektivität. Nämlich in dem Moment, wo eine Reflexion stattfindet auf die eigene Zerfallenheit, in dem Moment kann das in Handlung umgewendet werden. In dem Moment, dass Scipio nämlich nicht einfach nur sagt, so, oh scheiße, ich bin hingefallen, oder einfach sagt, ich bin gar nicht hingefallen und geht einfach weiter, in dem Moment gibt er dem, was er da gerade macht, eine neue Bedeutung, indem er sagt, naja, eigentlich falle ich merke das und mache dann aber etwas anderes und sage, ich habe mich entschieden, selber gefallen zu sein. Und das heißt aber auch, dass er sieht, dass er selber fällt in dem Moment. Und deshalb glaube ich, dass da auch ein Missverständnis jetzt vorher in der Diskussion aufgetreten ist, nämlich dass da zwei Sachen gegenübergestellt worden sind, die so nicht stimmen. Nämlich, dass Und ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die einer allgemeinen Erfahrung entspricht, dass in der Tat in antideutschen Diskussionen, ich glaube, ich könnte sagen, vielleicht der letzten 5-6 Jahre oder so, wirklich eine Verhärtung in Diskussionen aufgetreten ist, dass ich merke, die machen mir weniger Spaß, weil es wirklich mehr um den Austausch von Bekenntnissen geht. Und ich glaube, das hat auch wesentlich was damit zu tun, dass es zu einer Bewegung geworden ist. So, und dass vorher wesentlich mehr Selbsthinterfragung des Denkens in der Tat stattfinden konnte. So. Genau. Und das aber, was ich eingeladen habe, das nächste Beispiel, das ist sozusagen die Kraftmeierei im Denken. Auf der einen Seite darin bestehen sollte, dass das bürgerliche Subjektivität sei und auf der anderen Seite man Subjektzerfallenheit einklagen sollte, glaube ich, stimmt so nicht. Weil ich glaube, gerade die Kraftmeierei im Denken ist selber schon ein Beispiel für sozusagen Subjektverfall, nämlich für den Ausfall von Reflexion auf das eigene Denken. Und das fände ich, glaube ich, stark zu machen. Weil das sozusagen eben erschien mir das zumindest so, dass das dann die Entgegensetzung war. Weißt du, was ich meine? Ja, nicht so ganz. Mir ging es gar nicht darum, das sozusagen so konkretistisch zu lesen. Mir ging es darum, also Reflexion ist das gerade nicht, was in diesem Bild passiert, sondern was leibhaftige Geistesgegenwart ist, was Benjamin so nennt. Aber mir ging es eher darum, ein Modell zu entwerfen, wie es vielleicht auch im Dr. Faustus oder sowas stattfindet. Also die Möglichkeit, eine sozusagen fallende Bewegung umzuwenden in etwas und die man gar nicht unmittelbar jetzt mit Zerfall einsetzen muss. Natürlich ist das eine sehr souveräne Geste, dieses Ich ergreife dich afrikanischen Boden. Und natürlich ist andererseits die Kraftmeierei eben gerade nicht, das hatte ich ja auch versucht, also die ist unkräftig. Es tut mir tatsächlich leid, ich hab mich da geärgert irgendwie drüber und es war sinnlos, die Diskussion jetzt aufzumachen über Bahamas oder nicht, das ist der falsche Ort. Ich habe mich trotzdem einfach geärgert. So. Gut, jetzt versuche ich nochmal wieder hier drauf zurückzukommen. Also das Modell im Faustus ist ja auch ungefähr das. Es ist ja Thomas Manns großer Künstlerroman. Er versucht sozusagen die deutsche Geschichte nachzuzeichnen, also sozusagen auf einer parallelen Ebene. Also diese Figur des Komponisten Leverkühn, die da gezeichnet wird, soll ja sozusagen eine Gestalt sein, die das Deutsche verkörpert. Und das Interessante ist, dass in diesem Roman aber gerade kein etwas anderes passiert als einfach Faschismus, sondern dass dieser, was ja auch, ist ja auch eine Zerfallsgeschichte, es ist eine Geschichte von Wahn, von Syphilis und sowas, aber es wird dabei was freigesetzt, etwas produziert, nämlich großartige Musik. Und das habe ich sozusagen auch als eine Fantasie dessen, also Verschiebung einer realen geschichtlichen Bewegung in einen Bereich, wo etwas möglich ist, gelesen. Und wo tatsächlich diese Art von Schwäche der Subjekte, von Loslassen irgendwie des eigenen Ichs, etwas möglich macht. Und dass das natürlich eine Dialektik ist, dass das auch etwas damit zu tun hat, sich seiner auf einer bestimmten Ebene auch sicher zu sein, das würde ich dir wiederum recht geben. Und ganz sicher würde ich dir recht geben, dass eine bestimmte Kraftmeierei im Denken eher ein Symptom ist. Also ganz hinten hat sich noch jemand vorhin irgendwann gemeldet gehabt. Ich? Ja. Also ich glaube, dass die Diskussion wenig inhaltlich jetzt verlaufen ist, weil ja auch der Vortrag teilweise oder an Stellen auch überhaupt nicht inhaltlich gewesen ist. Also zum Beispiel der Vorwurf, und selbst da, wo es inhaltlich war, muss ich sagen, war das auch nur, die Punkte waren nur angerissen, wenig ausgeführt, und deswegen kann ich den Vortrag ausrechnen und ich hätte mir mehr davon erwartet. Ich bin auch enttäuscht. Aber was war nicht inhaltlich? Zum Beispiel die Aussage, dass bei den Antideutschen ja im Wesentlichen darum dann geht, Leute zu provozieren. Also, dass man kritisiert und das Provozieren des Willens, aber gar nicht mehr um inhaltliche Kritik anzubringen. Tatsächlich habe ich auch manchmal das Gefühl, was aber nicht unbedingt heißen muss, dass das, was dann gesagt wird, unbedingt falsch ist, das ist ein schlechtes Argument, erstens. Und zweitens habe ich jetzt auch das Gefühl gehabt, dass man das Kompliment eigentlich zurückgeben könnte. Mir kam es tatsächlich so vor, dass du vorhast, hier jetzt mal ganz krass, also für Antideutsche ganz krasse Dinge zu sagen, die noch so halbwegs im Rahmen sind, wo noch keiner sagen kann, der ist jetzt so völlig fürchterlich, aber so hart an der Grenze, dass jeder Antideutsche jetzt sagen muss, also das ist aber eine ungeheure Frechheit, was hier gesagt wurde. So wird sich auch für mich dann erklären, dass hier Punkte überhaupt nicht ausgeführt worden sind, sondern einfach nur angerissen wurde. Und da kamen dann auch Dinge bei raus, wo man das Gefühl hat, dass da richtig gesucht werden musste, was man jetzt noch sagen kann. Zum Beispiel dieser Germanozentrismus, der dann daran festgelegt wurde, dass die Antideutschen nicht Quine lesen. Also es ist ja, oder ähnliche Leute, also es ist doch ganz klar, dass Antideutsche Theoretiker lesen wie Kant, Hegel, Marx, Freud, Adorno und klar schreiben die auf Deutsch. Warum ist das denn so klar? Das ist ja gerade die Frage. Es wurde ja gerade die Frage zu stellen. Warum ist das denn so klar, dass Kant, Hegel, Marx auf Deutsch geschrieben haben? Nee, dass man sich auf andere Sachen beziehen kann. Und das nur der Bezugskontext ist, auf den wir auf ich würde schon sagen, dass man mit Quine keine Gesellschaftskritik leisten kann. Ich sage doch gar nichts gegen Marx, ich sage doch nur, außer Marx gibt es noch andere Sachen. Ich habe auch keine. Ja, da gibt es aber, ja klar, da gibt es Adorno und so. Ich meine, bei Deutschland gibt es noch andere. Ja, natürlich, aber ich wüsste jetzt nicht, welchen amerikanischen Theoretiker, oder wie viele amerikanische Theoretiker es gibt, auf die man sich beziehen kann, wenn man Gesellschaftskritik leistet. Weil wir sie aber nicht kennen. Ja, also im Übrigen, ich glaube, seine Pointe ist zu sagen, es war so allgemein angerissen, dass es nicht weiter diskutierbar wird. Denn so in dieser Allgemeinheit stimmt es nur wirklich auch nicht. Wenn man allein bei Amos liest, wird das schon mal Tocqueville angeführt. Es wird auch über, keine Ahnung, die über Judith Butler diskutiert. Es werden verschiedene Gender-Theorien, die überhaupt nicht aus Deutschland kommen, sondern auf Tunnelmuckel diskutiert. In dieser Allgemeinheit lässt sich das einfach nicht halten, deshalb ist es glaube ich. Achso, ich habe mir gedacht, auf wen man, es geht darum, auf wen man positiv ruht. Also natürlich ist überhaupt nicht. Es ging nicht darum, ihr solltet Quine lesen statt Marx. Also es ging um was völlig anderes. Also ich glaube, der Inhalt hätte sich zum Teil einfach durch besseres Zuhören ergeben. Nein, aber versuchen wir nochmal. Was ich habe gesagt, was mir aufgefallen ist, an wem gibt es eine Kritik und an wem nicht. Butler kann man kritisieren, weil man sie sozusagen auf Heidegger zurückführen kann. Und da gibt es eine Vorlage. Das geht zum Teil auch schon sehr einfach, weil natürlich die Heidegger-Rezeption in anderen Ländern, das gilt jetzt, ich halte Butler auch für eine Idiotin, aber die Heidegger-Rezeption in Frankreich natürlich sehr viel ambivalenter war. Sartre war auch ein Heidegger-Schüler, aber hat dem eine sozusagen einen antifaschistischen Dreh gegeben und so weiter. Also dieses Zurückführen, jedenfalls auf deutsche Theoretiker, und mir ist einfach aufgefallen, dass, wo ich ja eigentlich denken würde, da wirklich eine Ideologiekritik mal an der Zeit, nämlich ein ganzer Strang theoretischen Denkens, der unglaublich wichtig ist für einen Großteil der Welt, muss es nicht, ganz bestimmt nicht für Gesellschaftskritik, sondern als sozusagen Ideologie nicht kritisiert wird, weil das überhaupt nicht zur Kenntnis genommen wird. Ich ja auch nicht. Ich habe auch noch nie die Sachen gelesen. So, und das andere ist natürlich, das könnte einem nochmal auffallen als frappierend, dieses, naja, alle, die mir einfallen, sind eigentlich deutsche Theoretiker. Auch das geht mir so, aber mir fällt es erstmal als frappierend auf. Und es stimmt einfach nicht, dass es in... es gibt natürlich sehr schöne Bücher auf Englisch und auf Französisch, was ich nicht besonders gut kann. Aber es gibt unübersetzte Werke von Henri Lefebvre, es gibt aus dem Englischen Kenan Malik, den ich für eine Trouvaille halte, es gibt Leute wie David McNally, die... es gibt Terry Eagleton, der eine, finde ich, ganz hervorragende postmoderne Kritik geschrieben hat, auch wenn er andere kritisierbare Sachen gemacht hat. Und eine postmoderne Kritik, die nicht funktioniert über das ist einfach Heidegger, sondern ganz anders. Solche Sachen, meinte ich. Und ansonsten ist es immer vollkommen richtig, dass Sachen nur angerissen werden, dass Zitate aus dem Zusammenhang sind. Normalerweise sind Antideutschen die Ersten, die sagen, naja, Zitate sind immer aus dem Zusammenhang gerissen, deshalb heißen sie Zitate. Aber man kann nicht sehr, also ein Vortrag ist jetzt ja auch kein Buch, und ich verlasse mich da ein bisschen auf die Erfahrung, und natürlich, es ist doch jetzt Quatsch zu sagen, dass wir das nicht alle kennen, dass man einfach gerne mal Dinge tut, einfach um Linke zu provozieren. Und dass eine ganze Menge irgendwie von Sprüchen, Schnacks, was auch immer, darauf angelegt sind. Ich habe irgendwie so ein Beispiel versucht aus dem ADF-Forum, was übrigens nicht aus dem Zusammenhang gerissen ist, weil es das komplette ist, was dazu gesagt wird. Diese beiden Sätze. Wo die Antifa erst das größte Racket Deutschlands ist, was jetzt tatsächlich mal irgendwie in Konflikt mit dem Staat gerät, und selbst wenn die Antifa ein Racket ist, ist sie einfach nicht das größte Racket Deutschlands, das ist immer noch der ADAC. Und zweitens, wo dann der zweite Kommentar, wenn die denen den Geldhahn abdrehen, dann wähle ich mal CDU. Also wenn ich CDU wähle, doch dann aus besseren Gründen, das kann man ja diskutieren, ich würde es nie machen, aber dann doch aus besseren Gründen, als dass die den Antifas den Geldhahn abdrehen. Das ist doch wirklich irgendwie infantil. Jetzt kann man wieder sagen, ja, aber das ist ja nur ein Beispiel, man bräuchte Hunderte. Aber ein bisschen auf Erfahrung muss ich vertrauen, dass man solche Phänomene kennt. Und ich glaube einfach, es kennt sie jeder. Was ich gar nicht abgestritten habe, ne? Ich habe abgestritten, dass es bei Antideutschen auch darum gehen kann, Leute mal zu provozieren. Ich habe dir nur vorgeworfen, dass du das Gleiche jetzt gemacht hast. Aber so kommen wir doch nie zu Potte, wenn jetzt du machst es ja selber und so weiter. Also wir haben jetzt auch noch einige... Das Vortrags war auch nicht, das ist eine Provokation und deswegen ist es schlecht. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn man antideutscher Texte schreibt, um die Linke zu provozieren. Bloß wenn man nichts anderes mehr macht und dann wirklich nur noch irgendwas zu schreiben, was vielleicht irgendwelche Linken provoziert und wo sonst alles andere vollkommen egal wird, dann ist es Quatsch, weil dann wird es zum Selbstzweck und dann ist es auch keine Provokation mehr, weil es brechenbar ist. Also wir hatten jetzt noch einige Wortmeldungen, allerdings müssten wir jetzt an dieser Stelle eigentlich abbrechen, um sozusagen im Programm fortzufahren. Also ich würde jetzt vorschlagen, dass wir das dann eventuell sozusagen für die abschließende Diskussion dann aufheben, wenn es jetzt sozusagen nicht direkt jetzt hier an dieser Stelle losgeworden werden muss. Ja, doch, ich habe noch wirklich eine Anmerkung, die jetzt wirklich genau an der Stelle losgeworden werden musste, weil Lars vorhin in der Diskussion, wie ich auch finde, sehr zu Recht mit dem Kurs auf ein Zitat von Sartre, der übrigens auch rezipiert wird als nicht-deutscher Theoretiker, hast du gesagt, wenn es die Antideutschen nicht gäbe, die Anti-Antideutschen, also die pro-deutschen Linken, müssten die Antideutschen erfinden. Das ist auch sehr richtig, weil es auch den Wahn der pro-deutschen Linken auch zutreffend beschreibt. Aber wie du dann im nächsten Satz gleichzeitig dann die Antideutschen dafür kritisieren kannst, dass sie denen sozusagen auf die Nerven gehen oder ihnen noch Munition liefern, das ist in Bezug auf die Aussage davor, die sich auf die Antisemitismus-Theorie von Sartre bezieht, natürlich in gewissem Sinne ein starkes Stück. Und es sind genau solche sprachlichen Ungenauigkeiten, die auch in dem Aufruf aufgestoßen sind. Das ist genau der Punkt. Und da verstehe ich nicht, wieso man sich dann hier hinhält und so eine Art greisenhaften, beleidigten, mit so einer leichten Ironie überzogenen Beleidigtheit so einen Vortrag dann hält, der inhaltlich kaum was beiträgt und aber dann wirklich halt vor allem nur zum Ausdruck bringt, ich bin gekränkt, beleidigt, dass ich nicht mitspielen darf und dass die bösen Leute von der Bahamas oder aus Halle oder so eine Polemik gegen mich schreiben, das finde ich, das ist der Kritik nicht zuträglich. Da muss man halt einfach sagen, aus der Kränkung vielleicht auch die Erfahrung tut, dass man sich vielleicht auch selber hinterfragt und mal die eigenen Aussagen reflektiert. Aber das aber darf das ich darauf antworten? Entschuldigung, statt jetzt die ganze Zeit Metadiskurs zu führen, darüber, dass Lars Metadiskurs führt, sag doch dann einfach, nenn doch mal Beispiel, damit wir das vielleicht als Modell, diesen Aufruf zu der Demo durchspielen können, nicht weil die ASP dafür und da haben wir es gesehen, sondern einfach als Modell, dann möchte ich jetzt wissen, was die Ungenauigkeiten waren und dann können wir darüber diskutieren. Aber ich würde gerne nur antworten darauf, dass ich glaube, dass ich die Leute aus Halle oder die Bahamas oder so mehr wehtun, wenn sie mich nicht mitspielen lassen, als dass es mir wehtut. So viel Selbstbewusstsein habe ich dann schon. Nein, ich weiß nicht, die Beschreibungen waren jetzt spöttisch, greisenhaft, provokant und so weiter, beleidigt. Die passen alle nicht zusammen und wenn die alle nicht zusammenpassen, weiß ich nicht. Dass die Linken die Antideutschen erfinden müssten, wenn es sie nicht gäbe, heißt trotzdem nicht, dass man nicht darauf reflektieren darf, welche Stellung man für die Linken spielt. Und es gibt, das meine ich, einfach eine eingespielte Arbeitsteilung, wo die Antideutschen dafür da sind, linken deutschen Gemütshaushalt zu stabilisieren. Und die Rolle muss man einfach wissen. Und man muss überlegen, wie man ihr entkommt, statt sie weiterzuspielen. Darum geht's. Ich hätte vielleicht nur eine Nachfrage, die ich jetzt auch nicht in der Podiumsdiskussion unterbringen kann, vor allem nicht, wenn das so weitergeht wie bisher. Und zwar fand ich schon den Gedanken des Subjektzerfalls zu verknüpfen mit dem Scipio recht interessant. Gibt es da noch andere Stellen, die man sich angucken könnte? Also hat er vielleicht schon möglicherweise sogar jemanden publiziert? Nein, es gibt das, glaube ich, also wie gesagt, es gibt tatsächlich dieses Faustus-Modell von Thomas Mann, das ich da sehr ans Herz legen würde. Es gibt natürlich bei Walter Benjamin noch verschiedene Stellen, die man da rezipieren könnte, aber ich glaube, das ist das, was sozusagen ich von mir aus, wenn ich auch sonst nichts sage, das doch dann gerne sagen würde, das könnte mal auf irgendeiner antideutschen Tagesordnung stehen. So, das fände ich gut, weiter zu überlegen, weil man da, glaube ich, weiterkommt, als sich zu überlegen, wie verteidige ich das bürgerliche Subjekt. Also kann man da nicht vielleicht doch die Idee benutzen nochmal, wenn jetzt sowieso noch ein paar Tage Leute was sagen? Ich habe jetzt ein bisschen den Blick verloren. Ja, ich wollte nochmal an diese, du hast gesagt, dass es keine Kritik ohne Selbstübergebung gibt, was ich auf jeden Fall unterschreiben würde. Also das heißt, diese Anmaßung, nicht nur die Stellung inne zu haben, die man jetzt gerade vorgefunden hat, aber das passt halt so überhaupt nicht. Also du hast ja noch so, sage ich mal, so skizziert, es gäbe eine Möglichkeit, dass es einen Ich-Zerfall gäbe, der in einer, also wenn das Ich schon zerfällt, dann könnte es doch in einer glücklichen Anpassung an eine kommunistische Organisation irgendwie gelingen. Das ist aber für mich zunächst erstmal das Gegenteil von einem Kommunismus, der als freie Assoziation irgendwie durchgehen könnte. Insofern würde ich sagen, muss ich dir da wirklich scharf widersprechen, solltest du es so gemeint haben, weil das ist dann wirklich Quatsch. Also ich glaube aber auch, dass ich unterstelle dir jetzt einfach mal, dass du das so gemeint hast. Und zum anderen noch eine kleine Anmerkung. Also du hast wirklich so ein, also ich glaube, nehme das auch ab mit der Enttäuschung. Ja, und du gegenüber dieser Antideutschen Bewegung hast auf der anderen Seite reproduzierst du zum Teil tatsächlich auch dieses Gefühl, dass du vielleicht von der Bewegung erlöst wirst, wenn du immer mal wieder so programmatische Vorschläge machst, die könnten nochmal das machen, die könnten nochmal den nehmen. Ich meine, wenn es denn keine Bewegung ist, sondern eine Korrespondenz von Individuen, dann kannst du das ja eigentlich auch selbst machen, müsstest nicht auf eine Bewegung referieren, die es nicht geben sollte. Deswegen bin ich etwas irritiert, dass das dann immer wieder kommt. Naja, man kann halt irgendwie nicht aus eigener Machtvollkommenheit schöpfen. Ich versuch natürlich solche Sachen zu machen, aber es ist schon, brauchst halt auch Orte, wo das diskutiert wird, sonst wird man blöde. Also ich halte tatsächlich nichts von dem Modell Nietzsche, was er sagt, du musst dich jetzt 20 Jahre in die Einsamkeit zurückziehen und dann mit deinem Programm hervortreten. Sondern ist tatsächlich der Versuch, ja, und natürlich, ich hätte gerne so diesen Resonanzraum oder so, wo Sachen diskutiert wird. Und es ist einfach eine Enttäuschung natürlich darüber, dass Leute, die ich sehr schlau finde und von denen ich viel halte, auf eine Art irgendwie borniert werden, die ich nicht verstehe. Das ist bestimmt, werde ich das auch, und ich meine, im Kapitalismus älter werden macht einen meistens ja dümmer und nicht schlauer. Das ist ja die Tragik. Gleichzeitig sehe ich dann, dass Leute, die nachwachsen, jetzt auch nicht irgendwie der Hoffnungsquell sind. Insofern, ja, klar, ist das widersprüchlich zu sagen, hier programmatische Vorschläge. Deshalb ist das vielleicht auch immer so ein bisschen spöttisch oder ironisch gebrochen oder so. Kann sein. Das halte ich für gut möglich. Okay, wir sollten jetzt aber wirklich an dieser Stelle vielleicht einen Schnitt machen, weil ja, die Polyps-Diskussion auch noch ansteht und das einfach sonst vielleicht ein bisschen spät wird. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einfach 10 Minuten Pause machen und uns dann vielleicht hier dann wiedersehen.